Harte Zeiten. Das war Chaos Z. Und hier ist DIY or Die. Hallo. Hallihallo. Wunderschönen guten Abend zur September-Ausgabe. Andi ist auch mal wieder da. Ja. Bist du erholt? Ich bin erholt. Okay, ja. Sehr gut. Wir sind noch nicht dazu gekommen, hier uns wirklich auszutauschen. Wir haben nur über Konzerte und Bands geredet, aber nicht über deinen Urlaub. Das machen wir später. Ja, das war ein Chaos-Set mit harte Zeiten als Intro. Und als erste Neuvorstellung habe ich heute Tragedy dabei. 6 Jahre nach ihrer letzten Veröffentlichung haben Tragedy eine neue EP mit 6 Liedern veröffentlicht. Zu ihrer gerade stattfindenden Tour. Oder ist die schon zu Ende? Weißt du das? I don't know. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die noch unterwegs. Ich habe sie letzte Woche in München gesehen und es war ganz gut. Die Platte heißt Fury, ist wie immer auf Tragedy Records veröffentlicht worden. Und die LP Darker Days Ahead von 2012, die habe ich gar nicht. Nur die Sachen davor. Und ich habe sie nicht mehr hundertprozentig auf dem Schirm, aber ich würde sagen, dass die Fury eher so Richtung frühere Sachen geht, weil wilder und die, episch und die, nicht die davor so war ja sehr langsam. Ja, genau. Genau, die war sehr zäh und überepisch. So habe ich die Erinnerung. Deswegen habe ich mir die damals auch nicht geholt und die Fury ist wieder ein bisschen wilder. Und ich habe mir den Song Alive Entombed für euch ausgesucht. Das ist der letzte Song und es tut mir leid, wenn ich ein bisschen verschnupft klinge, aber ich bin leider immer noch erkältet. Aber wir hören jetzt Tragedy. We'll be right back. Das war ein Tragedy mit Alive Entombed von ihrer aktuellen Fury 12-Inch. Genau. Und als nächstes habe ich die neue 12-Inch der Band Bad Breeding mit dabei aus England. Viermal schneller, super angepisst, kaputter Hardcore-Punk. Ich habe sie ja leider nicht gesehen. Andi hat gerade erzählt, dass er sie gesehen hat und er hat meine Hoffnung bestätigt. Er meinte, es war sehr gut. Ich fand's sehr cool. Also ich bin ohne Erwartung hin und war sehr begeistert. Sehr coole Liveband. Sehr cooler Sound. Sehr sympathisch. Cool. Ja. Da hören wir jetzt mal rein. Ich habe den längsten und anstrengendsten Song ausgesucht. Die Platte ist rausgekommen auf One Little Indian. Und hat die eigentlich einen Namen? Ich glaube nicht. Ich habe es mir nicht notiert. Doch, Abandonment oder so. Da ist ein Zettel davor. Ach, stimmt. Genau, also die Platte von Bad Breeding heißt Abandonment und ist rausgekommen auf One Little Indian. Und wir hören den Song Complicit. Complicit? Complicit? Complicit. Bad Breeding. We'll be right back. Hier ist DIY or Die auf der 95,8 und es war ein Bad Breeding mit Complicit. Und ich finde es so geil. Ich habe die auch in den letzten Wochen sehr oft gehört. Weiter geht's mit der ersten LP von Hyäne, die ich mitgebracht habe, deren 7-Inch ich hier vor ein oder eher zwei Jahren, glaube ich, auch schon mal vorgestellt hatte. Neunmal sehr, sehr toller, sehr waviger Punk. Die LP heißt Demontage und Zerfall, ist vor kurzem auf Static Age Records erschienen und mir gefällt auch das Layout sehr gut, ist sehr schön geworden. Und die sind im Oktober zusammen mit Casual Hacks auf Tour, solltet ihr nicht verpassen. Mhm. Sagen wir dann aber später auch nochmal im Veranstaltungskalender mit an. Wir hören da jetzt mal rein und zwar den Song Aquarium, Hyäne. Es geht so. Das waren Hyäne aus Berlin mit dem Song Aquarium von ihrer Demontage und Zerfall-LP. Als letzte Neuvorstellung für heute habe ich eine fantastische Wiederveröffentlichung dabei. Kannst du mir da die Hülle dann noch rübergeben? Und zwar ist die Rede von der LP der kalifornischen Band Suburban Lawns, wiederveröffentlicht. Ursprünglich 81 auf IRS Records erschienen. Und jetzt von Futurismo nochmal neu aufgelegt. Und Suburban Lawn waren eine sehr schräge, wavige Art-Punk-Band aus Long Beach. Neben der EP gab es noch drei EPs. Und auf der Wiederveröffentlichung sind 14 Songs. Und es ist zum einen die EP und aber auch noch die dritte EP. Ich muss gleich nochmal nachgucken, wie die hieß. Und auf jeden Fall sind es insgesamt 14 teils schräg, sehr aufgekratzte Songs, aber teils auch super eingängig tanzbar, Widow-Texte. Und ich habe zwei Songs für euch ausgesucht. Und zuerst hören wir den tollen Song Flyer Saucer Safari. Und da die Lieder nicht am Stück sind, erzähle ich dann dazwischen gleich nochmal was. Hier sind die fantastischen Suburban Lawns. Das war Flying Saucer Safari von Suburban Lawns. Die Wiederveröffentlichung hat ein anderes Cover als das Original. Statt eines angedeuteten Gesichts in lila und grün, sieht auch so ein bisschen komisch aus, gibt es das Bandfoto. Aber es ist eben, wie gesagt, auch nicht nur die LP. Das Textblatt ist ein riesiges Poster. Also auf der Rückseite ist dann auch nochmal dieses Bandfoto. Ich hätte es gerne zweimal, dann würde ich es mir aufhängen. Und das Vinyl ist mit rosa und orangen Sprenkeln, also das Vinyl ist clear, und dann mit diesen Sprenkeln. Und die Farbe nennt sich in Bezug auf einen der Songtitel Flavor Crystal. Flavor Crystals war nicht auf der LP, sondern auf der 83 erschienenen Baby-EP. Genau, die ist dann noch zusätzlich mit drauf. Und der zweite Song, den ich für euch ausgesucht habe, weil ich nicht nur einen spielen konnte, wird wieder von der Sängerin Sue Tissue gesungen, die hauptsächlich singt, aber bei manchen Liedern singt dann eben auch der Gitarrist, was nicht schlecht ist, aber die Sängerin ist einfach so unfassbar viel besser und markanter. So ein komischer, schräger, manchmal hypnotischer Gesang. Und wir hören jetzt auf jeden Fall den Song, der wahrscheinlich auch mit am bekanntesten ist, habe ich gerade überlegt, Janitor, Suburban Lawns. Boom, boom, boom. Das waren Suburban Lawns mit Janitor. Und es gibt noch eine ganz kurze Erklärung zu diesem Text, in dem sie abwechseln, was von Janitor und Oh My Genitals singt. Und die Geschichte geht angeblich so, dass die Sängerin und ich glaube der Gitarrist sich kennengelernt haben. Sie hat ihn gefragt, was er denn so macht. Es war sehr laut auf einer Party. Und er meinte, I'm a Janitor. Ich bin ein Hausmeister. Da sie aber Oh My Genitals verstanden hat, wurde aus diesem Missverständnis dieser Text. Wenn man das so ohne Kontext hört, dann weiß man nicht so richtig, worum es geht. Ja, aber auf jeden Fall eine Hammerplatte. Und falls ihr die nicht kennt oder vielleicht auch nur ein, zwei Lieder von denen kennt, hört ihr euch mal an, weil es ist wirklich auch so abwechslungsreich. Und diese zwei Lieder, die ich euch jetzt vorgespielt habe, geben das nicht wirklich wieder, was die Band so alles Tolles gemacht hat. Das waren meine Sachen für heute. Und jetzt ist Andi dann, der Andi dran, der kramt da drüben noch. Ich bin aber du bist bereit, ready. Ja. Okay, dann darfst du jetzt loslegen. Ja, Hallihallo, ich habe auch wieder Platten dabei. Los geht's mit einer brandaktuellen Scheibe, die ich eigentlich das letzte Mal bzw. bei der vorletzten Sendung mitbringen wollte, dann aber verpennt habe, die mitzubringen. Und zwar gibt es in Nürnberg eine neue Hardcore-Band mit dem Namen Clayface. Und bevor sie ihr erstes Konzert spielen, was sein wird, am 26.10. Freitag im Kunstverein haben sie eine 8-Song-EP, so haben sie sie genannt, eine 8-Lieder-Platte herausgebracht auf ihrem, glaube ich, bandeigenen Label Golem. Darauf sind zu finden, wie der Titel schon sagt, 8 Hardcore-Punk-Songs. Eigentlich finde ich es immer nicht so wichtig, in welchen Ex-Bands die gespielt haben, aber bei der Band ist es sogar wirklich ganz interessant, dass 3 Mitglieder von Leitkultur, auch eine Nürnberger Hardcore-Band, die es jetzt seit kurzem nicht mehr oder schon seit einer Weile nicht mehr gibt, sind eben 3 Mitglieder dabei und das hört man auch sehr vom Sound, also vom Gitarrensound und auch teilweise auch vom Songwriting. Dennoch klingt es aber trotzdem auch anders. Man hört nur den Einfluss, wenn man Leitkultur kannte und mochte. Genau. Die Songs sind auf Deutsch mit sehr zum Teil auch sehr politischen Texten, was ich natürlich wieder sehr cool finde. Genau, ich habe mir einen Song ausgesucht, da geht's um einen Betonmischer und der Song heißt Der Mischer. Also zumindest habe ich den Song so verstanden. Und der geht so. Viel Spaß mit Clayface, der neuen Hardcore-Punk-Band aus Nürnberg. Das waren Clayface, aus Nürnberg, mit dem Song Der Mischer von ihrer ersten Platte, 8-Song-EP, auf Golem erschienen. Bald live zu sehen auf ihrer ersten Show am 26.10. im Kunstverein zusammen mit Problem Is You und Schwache Nerven. Ja, zieht euch das rein. Weiter geht's mit einer offiziellen Wiederveröffentlichung von einem deutschen Punk-Klassiker, und zwar der legendären ersten Hansaplast-LP. Die ist im Original 1979 auf Lava Records erschienen und dann 1980 auf No Fun wieder veröffentlicht worden. Lange Zeit gab es jetzt keine offizielle Reissue. Jetzt aber hat das Hamburger Label Kulturschock, was sehr viele coole Deutschpunk-Sachen wieder veröffentlicht, zum Beispiel fast alle Razzia-Sachen und auch Upright Citizens und vieles mehr, sich daran gemacht, die Hansaplast-LP wieder zu veröffentlichen. Bleibt zu hoffen, dass die anderen Sachen auch rauskommen von Hansaplast. Obwohl ich sagen muss, dass ich das erste Album am stärksten finde. Ist ein absoluter Klassiker dieser Hannover frühen deutschen Punkband. Ich habe mir, war es schwierig, da einen Song rauszusuchen, weil da alle Songs so toll sind. Aber irgendwie habe ich mich dann für Das ist so schön entschieden. Weil es so schön ist, ja. Hansaplast ist ja so toll. Ist wirklich toll. Und deswegen hören wir, Das ist so schön. Ja. Viel Spaß mit Hansaplast, Das ist so schön. Schön, das ist verboten, es ist so schön, ach scheiß auf Verbote. Meine Puppe schnappt sich, das Spielzeug MG und ballert damit auf den Kaufhaus safe. Für Schneeschirmen Monten, für meine Puppe und mich. Wir gehen jetzt über los und ziehen 10.000 Mark ein. Das ist so schön, das ist verboten, das ist so schön, das ist verboten. Das ist so schön, das ist verboten, das ist so schön, ah, scheiß auf Verbote! Das war schön, das war Hansaplast mit dem Song Das ist so schön. Das ist verboten. Das ist verboten. Von ihrer ersten LP, selbst betitelt war die, original 1979 erschienen und jetzt wieder veröffentlicht worden von Kulturschock. Holt euch das Teil, das ist Punkgeschichte. 1970? 79. Achso. Ich hab undeutlich gesprochen. Okay. Ja. Weiter geht's mit einer Diskografie-LP einer kanadischen Band, und zwar einer, der Name heißt The B-Girls, und die haben 78 oder sowas oder 77, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gerade, eine Single rausgebracht. Und es war damals das Einzige, was sie veröffentlicht haben. Auf Bomb kam das damals raus und dann hat man eigentlich von der Band nichts mehr gehört und jetzt ist dieses Jahr eine Zusammenstellung rausgekommen mit dem Titel Bad Not Evil, auch auf Bomb Records, wo alle Aufnahmen von 1977 bis 1981 drauf sind. Ganz großartiger Power-Pop, Pop-Punk, keine Ahnung, wie man es auch nennen möchte. Einfach großartige Popmusik. Leider, ich bin ja, liebe diese Single und besitze sie auch schon, aber ich war ein bisschen enttäuscht von den anderen Songs, die teilweise doch eher auch lahmer Rock sind und kein toller Pop-Punk. aber es lohnt sich wirklich für die Single zu kaufen, die Platte zu besorgen wegen der Single, und deswegen, weil die Songs auch schön hintereinander laufen und ich nichts umdrehen muss, hört ihr jetzt die Single Los geht's mit dem Song B-Side und danach hört ihr Fun at the Beach. B-Side ist ein großartiger Punk-Song und Fun at the Beach ist dann eher Power-Pop, New Wave-mäßig. Aber ich bin wirklich Fan dieser beiden Songs von The B-Girls aus Toronto und die hören wir jetzt. Und B-Side ist auf der A-Side? Eigentlich dachte ich immer, die Single heißt Fun at the Beach, aber auf der... Bin ich nicht durcheinander? Aber auf der... macht nichts. Blödes Gequatsche. Aber ich werde die Frage ernst beantworten. Okay, cool. Die Platte beginnt mit dem Song B-Side. Okay. Wir können aber auch erst Fun at the Beach hören, aber dann müsste ich, während wir die Songs hören, arbeiten. Und jetzt dachte ich lasse es einfach falsch rumlaufen. Dann, nee, wir machen das so, wie es auf der Platte tatsächlich ist. Ja, wir machen es so, wie es... Ich finde, das klingt schon ganz gut. Ja. Okay. Das machen wir jetzt. Wir hören jetzt The B-Girls mit B-Side und danach Fun at the Beach von der Bad Not Evil LP. Noch so ein bisschen Summer-Vibes. Das ist richtige Sommermusik. Ich dachte ja auch eigentlich immer, dass die Band aus L.A. kommt, weil sie klingt wie L.A. und kam auf Bomb raus, was ja auch ein L.A.-Label ist. Aber sie kommen aus Kanada. Wer hätte das gedacht? Vielleicht haben sie die ganze Zeit von Kalifornien gesprochen. Ja, man muss Kalifornien auch manchmal einfach nur fühlen. Und dann kommt solche Musik raus, wie ihr jetzt hört. Aha, okay. Los geht's. We came back. Now we're through. Fun at the Beach. Ja, yeah, genau, das war Fun at the Beach und davor B-Side von The B-Girls, von ihrer Diskografie, LP Bad Not Evil, wieder veröffentlicht auf Bomb Records. Genau, wer sich für alten kanadischen Pop-Punk interessiert, greife zu. So, nach so viel Sonnenschein, Strandmusik wird es jetzt düsterer. Und zwar wurde von Susie and the Banshees so die ganzen essentiellen frühen Alben jetzt offiziell wieder veröffentlicht und sind jetzt wieder erhältlich. Deswegen dachte ich mir, bringe ich mal meine beiden ersten Susie-LPs mit und spiele nicht nur, sondern erzähle natürlich auch etwas darüber. Die erste Susie and the Banshees LP erschien 1978 auf Polydor. Und Susie and the Banshees waren in vielerlei Hinsicht eine einflussreiche Punk-Pop-Band. Zum einen waren sie ja gehörten sie zu den ersten Londoner Punks und waren auch wahnsinnig einflussreich für spätere Genres wie Post-Punk, Gothic, New Wave und vieles mehr. Besonders hervorzuheben ist aber natürlich auch die Rolle von Susie Sue, der Frontfrau der Band, die eine sehr schillernde Person war und auch mit zu den ersten weiblichen Punksängerinnen in der englischen Punkszene gehört hat. Und natürlich auch sehr wichtig war ihr Look, muss man schon sagen, weil sie war ja eine der so ersten Gothic-Look-Ladies, noch bevor irgendwie der Style so richtig begonnen hat. Diese Goth-Rock, Goth-Punk-Szene war Susie schon sehr diesen düsteren Look gehabt und war da auch für diese ganze düstere Szene sehr einflussreich. Also nicht nur von der Musik, sondern eben auch von Look und Einstellung. Genau. Ich bin großer Susie and the Banshees Fan und kann eigentlich so gut wie jede Platte euch ans Herz legen. Da wir ja aber ja die DIY Hardcore Punk Sendung sind, habe ich die ersten beiden Alben mitgebracht, wo ja doch noch sehr punkige Songs drauf sind. Los geht es mit dem Song Nicotine Stains von der ersten LP The Scream von 78 und danach, gleich im Anschluss, hört ihr von der zweiten LP Join Hands den Song Playground Twist, der kam auch als Single raus und ist übrigens mein Lieblings-Susie and the Banshees Song. Ich rede ja immer gerne in Superlativen und Susie and the Banshees ist nicht nur eine meiner Lieblingsbands, sondern die haben, wie von all meinen Bands, habe ich dann auch immer einen Lieblingssong. Genau. Und den hört ihr jetzt. Ja, viel Spaß mit Susie and the Banshees und holt euch die Platten. Das ist wirklich essentielle Punkgeschichte. Oder? Ja. Ja. Dann viel Spaß. Das hört sich so an. My heart. So, das waren Susie and the Banshees mit Playground Twist. Davor habt ihr Susie and the Banshees mit Nicotine Stains gehört. Die beiden Songs habe ich gespielt, weil die ganzen frühen Alben und weiß nicht, wie welche alle noch. Ich habe da auf jeden Fall die ersten 4, 5 essentiellen wurden jetzt offiziell wieder veröffentlicht auf Polydor und ihr solltet euch das Zeug holen, wenn ihr es nicht eh schon habt, weil es einfach toll ist. Mhm. Genau. Ich habe noch etwas dabei, eine Wiederveröffentlichung einer Platte, die auch etwas mit Susie and the Banshees zu tun hat. Die ist auch auf Polydor rausgekommen. Die Wiederveröffentlichung ist schon etwas älter. Die kam 2014 oder so raus. Im Original 1983 und die Rede ist von The Glove, das Album hieß Blue Sunshine. The Glove waren eher ein Projekt von unter anderem Stephen Severin von Susie and the Banshees und Robert Smith von The Cure. Zu hören gibt es im weitesten Sinne schon Post-Punk, allerdings schon sehr experimentelleren, wavigeren, einfach experimentelleren Kram. Also es ist schon poppig und auch stellenweise tanzbar, aber ja, ich denke, experimenteller Post-Punk trifft das Album ganz gut. Ich mag es sehr gerne und ich dachte, wenn ich jetzt hier schon Susie and the Banshees spiele, passt das ganz gut rein. Ich denke, die Platte ist auch noch gut zu finden, also zumindest die Wiederveröffentlichung. Genau, ihr hört einen Song, der auch, glaube ich, als Single erschienen ist, Orgy, also Orgie. In dem Song geht es meines Wissens um den, oder ist inspiriert von dem Skandalfilm Caligula, also dieses Orgien-Thema. Genau. Und der Song passt also auch ziemlich gut dazu. Ja, viel Spaß mit The Glove. Und ja, das hört ihr jetzt. little fishes. Das waren The Glove mit Archie von dem Album Blue Sunshine, genau. Im Zusammenhang mit Susie and the Banshees habe ich dieses Album ausgesucht, weil da Susie and the Banshees Members oder Mitglieder mitgewirkt haben. Genau. Das war mein Ausflug in die Postbank-Geschichte und jetzt geht's zurück ins Hier und Jetzt zu den Konzerten, die jetzt nach dem Sommerloch, wieder folgen. Genau. Und zwar los geht's am Samstag, den 29. in der Desi in Nürnberg. Genau, da ist von Sister Resist ein Riot Girl Abend angekündigt mit den Bands Deutsche Leichen, Punk aus Göttingen, Eat My Fear, Hardcore aus Berlin, The Heroin Horse mit Grunge aus Leipzig und einer Buchvorstellung von dem Buch Our Piece of Punk. Am Samstag, den 29.09. spielen im Projekt 31 in Nürnberg The Toilets, Punkrock aus Berlin und Restless Head, Hardcore aus Nürnberg. Am Sonntag, den 30.09. spielen im Zentrum Wiesengrund in Erlangen Lock Tender, Screamo Hardcore aus Cleveland, Lantic Waters, Screamo Hardcore aus Münster und Masada, Screamo Hardcore aus Erlangen. Und davor und danach legt dann noch DJ Planet Claire auf. Da kann man dann auch noch ein bisschen bleiben, wenn man am Sonntag nicht sofort nach dem Konzert nach Hause muss, weil man früh aufstehen muss. Am Montag, den 1.10. geht es gleich weiter, auch im Zentrum Wiesengrund in Erlangen. Mhm. Da spielen Krank, Punk aus Hamburg, Atmen weiter, Punk aus Landau. Am Dienstag, den 9.10. spielen im Projekt 31 in Nürnberg eine Post-Punk-Band aus Oakland mit dem Namen Ötzi, was irgendwie witzig ist. Leicht zu begeistern. Ja. Und es gibt auch noch einen Vortrag an dem Abend. Am Freitag, den 12.10. spielen in der Kantine Musikverein Nürnberg, das ist sozusagen der Ausweichort vom Zentralcafé, im K4 ist es einfach nur gegenüber von dem altgewohnten Eingang. Genau, da spielen drei Bands, einmal Kaputtkrauts aus Berlin, Puke Puddle aus Wien und Todeskommando Atomsturm aus München. Am Sonntag, den 14.10. spielen im Projekt 31 in Nürnberg zwei Post-Punk-Bands, einmal aus New York Bootblacks und aus Berlin Living Temples. Am Donnerstag, den 18.10. gibt es in der Desi in Nürnberg einen Bar-DJing-Abend. Genau, da ist wieder das zum zweiten Mal das Cantina-Bar-DJing. Da wird dann Punkrock, Post-Punk und New Wave aufgelegt. Das ist so ein guter Name. Am Samstag, den 20.10. im Projekt 31 in Nürnberg spielen dann zwei Noise-Hardcore-Bands, einmal Cantroaches aus Berlin und Gutter Snipe aus Leeds. Am Montag, den 22.10. gibt es die nächste DIY or Die-Sendung. Genau, da schaltet ihr wieder ein. Genau, von 20 bis 21 Uhr. Und am Freitag, den 26.10. spielen im Kunstverein in Nürnberg. Haben wir vorhin schon angekündigt, als wir die Platte vorgestellt haben. Clayface, neue Hardcore-Band aus Nürnberg, zusammen mit Problem is You und Schwache Nerven. Und am Sonntag, den 28.10. spielen dann im Zentrum Wiesengrund in Erlangen. Hyäne aus Berlin, auch vorhin gehört, großartige Band. Und Casual Hacks aus Seattle, richtig? Ganz genau. Ja. Und zum Abschluss hören wir jetzt noch von der San Francisco Band Pink Section den Song Midsummer New York, um nochmal einen letzten Summer Vibe hier reinzubringen. Es ist ein Cover von Yoko Ono. Und ich bin mir ja immer unsicher, wie das mit den Coverversionen ist, ob man die vielleicht einfach nur dann besser findet, wenn man die Coverversion zuerst hört und das Original im Nachhinein. Bei dieser Coverversion kann ich aber sagen, die Version von Pink Section ist auf jeden Fall besser. Midsummer New York. Welcome.